Perestroika, das ist ja schon so ein Wort, so populär fast wie der Sputnik geworden. Wie wirkt denn diese Perestroika, dieser Umbau der Gesellschaft, der in der Sowjetunion passiert, auf Sie und Ihre Kollegen in der DDR? Es gibt neue Impulse für die Arbeit und auch neue Impulse für Arbeiten über die Probleme der DDR. Das ist das Wichtigste. Konkret? Na, zum Beispiel, ich schreibe wieder über Probleme der DDR und sehr viel konkreter, glaube ich, als vorher oder als in den letzten 5 Jahren. Und das interessiert mich jetzt wieder. Und ich habe echt Lust, mit meinen Arbeiten auch etwas zu bewirken in der DDR. Fühlen Sie denn einen neuen Freiraum oder mehr innere Freiheit dazu? Innere Freiheit habe ich immer gehabt. Insofern hat sich da nicht viel geändert. Ich habe immer das geschrieben, was ich für richtig hielt. Und ich hatte damit vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren größere Schwierigkeiten, als ich sie jetzt habe und in Zukunft haben werde. Ist das auf Sie beschränkt oder geht das allgemein? Das ist nicht auf mich beschränkt. Das ist, glaube ich, ziemlich allgemein. Was ist denn das Wichtigste überhaupt, was für Sie und Ihre Kollegen, was in der Sowjetunion derzeit passiert? Das Wichtigste ist die neue Qualität des Demokratiebegriffs und der Versuch, das auch konkret und praktisch in der Gesellschaft zu artikulieren. Kann sich denn Demokratie und Offenheit, wie sie in der Sowjetunion jetzt propagiert wird, kann sich die auf die Kunst beschränken, auf die Kultur? Natürlich nicht. Das ist ja auch nicht intendiert. Es beginnt bei der Politik. Ich weiß nicht, ob es immer bei der Politik beginnen muss. Politik ist ja auch etwas Abgeleitetes schon, abgeleitet von der Dialektik zwischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten. Und deswegen ist das ohne Basisbewegungen auch chancenlos und die gibt es. Basisbewegung auch in deutschen Landen? Die DDR ist in einer anderen Situation, natürlich, man kann das nicht mechanisch übertragen. In der DDR ist aber sehr vieles schon im Gang und im Gang gewesen, worüber nur vielleicht nicht so explizit gesprochen worden ist. Und dieser Prozess geht weiter. Wie weit ist denn die DDR noch entfernt von diesen Veränderungen? Ja, ich bin kein Staatsmann. Für mich ist die DDR ein Staat, ein Land, in dem ich leben und arbeiten kann. Und immer konnte. Ich kann es jetzt besser als vor 10 Jahren, besser als vor 20 Jahren. Ich werde es wahrscheinlich in 5 Jahren noch besser können. Kann die DDR denn von den Entwicklungen in der Sowjetunion etwas lernen? Das ist eine gegenseitige Sache. Ich glaube, dass auch die Sowjetunion von der DDR etwas lernen kann. Und man muss schon sehen, dass es eine andere Situation ist. Es gibt kein Westrussland, es gibt ein Westdeutschland. Das ist eine grundsätzlich andere Situation. Also muss man auch mit bestimmten Versuchen von Freisetzung von Kräften, von Produktivitäten anders umgehen.